Entwicklungshilfe soll abgeschafft werden? Auf gar keinen Fall. Wahlrecht ab 16? Nein. Im Europäischen Haus in Berlin-Mitte. Aufgeregt lässt Dagmar Roth-Behrendt den Mauspfeil über den Bildschirm huschen. Immerhin überprüft die Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl gerade, ob sie auch für die richtige Partei an den Start geht. Dafür beantwortet sie via Mausklick 38 Fragen, die ihr der Wahl-O-Mat anbietet. Das Online-Tool entstand auf Initiative der Bundeszentrale für politische Bildung. Es soll eine Entscheidungshilfe sein und insbesondere bei jungen Menschen Interesse am Urnengang wecken und Vorurteile abbauen, so der Leiter des Projekts Stefan Trinius, 28 Jahre alt. Das erste wäre eben, Politik ist langweilig, anstrengend, macht keinen Spaß. Das zweite wäre, was gehen mich die Wahlen an, die Themen, das ist doch sowieso, betrifft mich nicht. Und das dritte ist, alle Parteien sind doch sowieso gleich, egal wen ich wähle. Das wollen wir zeigen mit ganz einfachen Themen, die jeder versteht. Zum Teil sehr reduziert, aber auf einem einfachen Niveau auch, dass es eben auch Menschen ohne viel politisches Vorwissen verstehen können. Wollen wir zeigen, nein, die Themen interessieren dich. Die betreffen dich ganz konkret, dich und dein Leben. Die Parteien unterscheiden sich auch und Politik oder die Beschäftigung damit muss nicht immer langweilig sein, sondern kann eben auch Spaß machen. Und Spaß hat auch die Kandidatin. Der Wahl-O-Mat zeigt ihr, wie inzwischen fast 1 Million anderen Neugierigen auch, mit welchem Parteiprogramm die politischen Ansichten der Sozialdemokratin am besten übereinstimmen. Ergebnis anzeigen. Sie haben Glück gehabt. Bei ihr ist es, zu ihrer Erleichterung, das eigene. Da habe ich ja wirklich Glück gehabt. Spaß am Wählen wecken und vor allem gerade junge Menschen für das Thema Europawahl sensibilisieren. Das will auch die Bayerische Staatskanzlei und lässt in einem Internetspot Allzweckwaffe Olli Pocher rappend durch die Münchner Altstadt ziehen. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Fetten Respekt für die EU. Freie Brille und Zahnspangen für alle. Inhalte sind nicht so wichtig. Parteiinteressen spielen gar keine Rolle. Einziges Ziel, Aufmerksamkeit für die Wahl generieren. Die jungen Leute befinden sich im Internet, kommunizieren dort, schauen sich alles Mögliche an, sind neugierig auf alles, was es da gibt. Und deshalb wollen wir informieren über Europa, wollen wir mit Oliver Pocher hier einen neuen Weg gehen, um junge Leute, Erstwähler zu motivieren, auch zur Wahl zu gehen. Die Idee von Emilia Müller, Europaministerin von Bayern, geht offenbar auf. Seit 3 Wochen ist das Video auf der Internetplattform YouTube zu sehen. Mehr als 100.000 Mal ist es seitdem angeschaut worden. Eine stolze Quote. Aber die Werbespots des Europaparlaments können dabei locker mithalten. Der beliebteste? Eine kreischende Blondine gibt auf der Flucht vor einem Psychopathen noch schnell ihre Stimme für das Europaparlament ab. Die Botschaft? Geh wählen, so viel Zeit muss sein. Fast 250.000 Mal wurde das Internetfilmchen angeschaut. Ein absoluter Rekord für eine europäische Institution, sagt Lutz Meyer, Geschäftsführer von Scholz & Friends Agenda in Berlin. Er verantwortet die erste überparteiliche europaweite Kampagne des Europäischen Parlaments. Sie soll die grenzüberschreitende Wahlmüdigkeit bekämpfen. Um die Wähler zu mobilisieren, setzt die Agentur auf Plakate, Fernseh- und Radiospots sowie Veranstaltungen. Aber vor allem auf das Internet. Die Internetkampagnen sind wesentlich interaktiver und damit qualitativ auch besser, weil ich als User, als Nutzer mir auswählen kann, was ich anschaue. Ich kann mich viel interaktiver informieren, ich kann in den Dialog treten und ich kann auch ganz brutal Angebote liegen lassen. Und insofern ist die Internetwahlkampfkommunikation von viel besserer und viel höherer Qualität, als wir es bisher durch die klassischen Instrumente gewohnt sind. Außerdem lassen sich sehr viele der 375 Millionen Wähler in 27 Ländern mit einem relativ kleinen Budget erreichen, vor allem die Jungen. Die Europakampagne nutzt dazu die ganze Palette der Möglichkeiten, die das Internet bietet, zum Beispiel das digitale Fotoalbum Flickr, in dem Bilder der Veranstaltung gezeigt werden. Für das eigene Profilfoto auf der Netzwerkseite MySpace kann man Sprechblasen mit dem Slogan »Ich nutze meine Stimme« runterladen. Auch Reinhard Bütikofer, Europakandidat für die Grünen, rührt emsig die Werbetrommel in eigener Sache. Mehrmals täglich verbreitet er Kürzestnachrichten von maximal 140 Zeichen auf Twitter. Mehr als 1000 Menschen verfolgen auf diesem Weg, wohin der Wahlkampf den Grünen treibt. Von seiner Tour durch den Süden des Landes twittert er: Manchmal sammle ich die Stimmen einzeln. Ein Sozi, schon in Rente, der für Atomkraft ist, aber trotzdem klug, wählt mich jetzt auch. Noch wird also zweigleisig gefahren im Wahlkampf. Um Stimmen wird auf der Straße und im Internet geworben. Fragt sich, wie lange noch. Das klassische Plakat jedenfalls, da ist sich PR-Mann Lutz Meyer sicher, das ist ein Fall für den Papierkorb.